Dies ist die Geschichte des Feuerwehrmanns Guy Montag, der einem Sonderkommando angehörte, dessen Aufgabe es nicht mehr war, das Feuer zu löschen, sondern Feuer zu legen, um endlich aufzuräumen und Ordnung zu schaffen. Ruhe und Ordnung. Montag versah seinen Dienst mit Eifer und machte sich weiter keine Gedanken, fest davon überzeugt, dass er nur seine Pflicht erfüllte und dass es eine Ehre war, die schwarze Uniform mit dem gelben Salamander auf dem Ärmel tragen zu dürfen und den Helm mit der Zahl 451. Fahrenheit 451 oder 232 Grad Celsius, das ist die Temperatur, bei der das Papier Feuer fängt und verbrennt. Das Papier, aus dem die Bücher gemacht sind, die verdammten Bücher. Was hast du gegen die Bücher, Montag? Sie taugen zu nichts, sie verwirren die Menschen und machen sie aufsässig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alle versteckten Bücher, die es noch gibt, aufzustöbern und zu verbrennen. Du hast deine Lektion gut gelernt, Montag. Auf dich kann man sich verlassen. Nicht wahr? Das kann man doch. Jawohl, Herr Hauptmann. Ja, man hatte endlich erkannt, dass Bücher nur Unruhe stiften. Und der staatliche Ordnungsdienst ging dem Übel an die Wurzel. Er gab sich nicht mehr mit Halbheiten zufrieden. Er setzte an die Stelle der Zensur, die sich nicht voll bewährt hatte, das Feuer. Und Montag war, wie gesagt, ein guter Feuerwehrmann. Die Arbeit machte ihm immer wieder Freude, bei jedem Einsatz. Los, Montag, an die Spritze! Jawohl! Und ihr sorgt für Durchzug, hier ist lange nicht gelüftet worden. Also los, ran, Leute, schlagt die Türen ein und die Fenster, damit das Feuer nicht erstickt. Ein Saustall. Das ganze Haus ist vollgestopft mit Papier von oben bis unten. Dieser Professor, der sich als Lumpensammler getarnt hatte, bis die Nachbarn zufällig dahinter kamen, was er wirklich sammelte. Beeil dich, Montag! In einer halben Stunde muss die Sache erledigt sein. Ist niemand mehr im Haus? Kein Mensch. Den Alten hat die Polizei abgeholt. Du kannst ruhig draufhalten. Montag machte sich bereit und ging ins Haus. Das gelbe Strahlrohr in der Hand, die Mündung eines langen Schlauches, den er hinter sich herzog, einer gewaltigen Schlange, die ihr Gift ausspeien wollte, und er hatte das Gefühl, als ob ihre Ungeduld auf ihn übersprang. So war es jedes Mal. Das Blut pochte in seinen Schläfen, wenn er mit seiner Kerosinschlange den Büchern zu Leibe ging, aber so viel wie diesmal hatte er schon lange nicht mehr gesehen. Ganze Berge waren es, die es zu vertilgen galt. Er zögerte einen Augenblick, nahm ein paar Bücher in die Hand, die ihm auffielen durch ihren kostbaren Einband, und blätterte darin, konnte jedoch kein Wort entziffern und warf sie wieder zu den anderen. Aber ein kleines Bändchen mit hübschen Miniaturen steckte er rasch in die Tasche, nachdem er sich überzeugt hatte, dass er nicht beobachtet wurde. Dann ließ er die Schlange ihr Kerosin ausspeien, bis alles durchtränkt war von oben bis unten und er sich zurückziehen musste vor den Dämpfen. Unter der Haustür knipste er sein Feuerzeug an und sprang rasch zurück. Das Haus verschwand in einer gierigen Lohe, die sich rot und gelb in den Abendhimmel hineinfraß, während die Bücher durch die Luft gewirbelt wurden und mit dem Flügelschlag weißer Tauben den Flammentod starben, bis nichts mehr von ihnen übrig blieb als glühende Asche. Ein Funkenwirbel, der von einem brandgeschwärzten Wind verweht wurde. Na, Montag, ist das nicht eine Lust, Feuer zu legen? Ich wusste gar nicht, dass es noch Leute gibt, die so viele Bücher haben. Wenn du so weitermachst, dann werden wir schon fertig werden mit diesen kärglichen Resten der Kulturgeschichte. Montag hatte Dienst bis Mitternacht. Dann fuhr er nach Hause, nachdem er in der Feuerwache geduscht und sein rußverschmiertes Gesicht gewaschen hatte. Aber nicht mehr abwaschen ließ sich das grimmige Lächeln, zu dem sich seine Züge immer wieder verkrampften, wenn er vor dem sengenden Feuer zurückweichen musste. Und er wollte es auch gar nicht abwaschen. Es war sein Berufsgesicht. Er war stolz darauf. Es verließ ihn nie, dieses Lächeln. Er konnte sich nicht erinnern, es jemals abgelegt zu haben. Ich finde, es steht mir gut. Es schafft Abstand. Die Leute haben Respekt vor mir. Keiner wagt es, mir zu nahe zu kommen. Du bist ein Komödiant, Montag. Du schaust in den Spiegel und zwinkerst dir zu, wo du nur kannst. Sogar in den Fensterscheiben der U-Bahn gefällst du dir. Nanu. Was habe ich denn da in der Tasche? Ein Buch. Das ist gegen die Vorschrift, Montag. Halb so schlimm. Das wäre ja nur wegen der Bilder. Und den Spaß wird man sich wohl noch erlauben dürfen. Na, endlich, da wären wir. Draußen in der Vorstadt, wo Montag wohnte, waren die Straßen leer um diese Zeit. Meistens traf er keinen Menschen, wenn er aus der U-Bahn-Station kam und nach Hause ging. Aber in den letzten Nächten hat er jedes Mal, wenn er in seine Straße einbog, das merkwürdige Gefühl gehabt, dort habe gerade eben noch jemand gestanden, habe auf ihn gewartet und sei plötzlich verschwunden. Und einmal glaubte er auch etwas gesehen zu haben, einen flüchtigen Schatten, eine über den Rasen ins Gebüsch huschende Gestalt, die sich im Dunkel verlor, ehe er sie richtig ins Auge fassen konnte. Diesmal blieb er kurz vor der Straßenecke stehen und horchte. Ob ich sie heute erwischen werde? Ich glaube, es war ein Mädchen, aber was kann sie von mir wollen? Warum belauert sie mich? Als er um die Ecke bog, sah ein Mädchen auf sich zukommen, wie vom Wind geschoben, in einem weißen Kleid, den Kopf gesenkt und spielerisch das Laub aufwühlend mit den Füßen. Hallo. Hallo. Was starrst du mich denn so an? Du brauchst nicht wegzulaufen, ich tu dir nichts. Bist du nicht unsere neue Nachbarin? Die Nachbarin des Feuerwehrmanns, ja. Und das sind Sie? Wie sonderbar du das sagst. Dass Sie der Feuerwehrmann sind, das hätte ich sagen können, ohne die Augen aufzumachen. Aber weil ich nach Kerosin rieche, was? Ja. Meine Frau klagt ständig darüber. Naja, der Geruch lässt sich nie ganz abwaschen. Nein, der lässt sich nicht abwaschen. Ach, mich stört das nicht. Kerosin ist für mich der reine Wohlgeruch. Ist das wirklich wahr? Ja, warum denn nicht? Jeder hat eben sein eigenes Parfum. Aus Juchten und solchem Zeug, da war ich mir nichts. Aber sag mal, was tust du hier noch so spät in der Nacht? Ach, ich bin nur spazieren gegangen. Gehst du oft spazieren, so um die Zeit? Mal hier, mal da. Ja, ich gehe oft spazieren. Und jetzt kehre ich um, wenn Sie nichts dagegen haben. Übrigens, ich heiße Clarice. Clarice McLennan. Und ich gehe Montag. Also gut, Clarice, dann begleite ich ihn nach Hause, ja? Wie alt bist du denn eigentlich? 17. Noch nicht ganz, aber bald. So. 17 und nicht ganz bei Trost. Wie meinst du das? Mein Onkel sagt, das gehört zusammen. Wenn man dich nach deinem Alter fragt, sagt er, dann antwortest du einfach 17 und nicht ganz bei Trost. Komischer Onkel. Ich glaube, der ist selber nicht ganz bei Trost, wie? Lassen Sie nur, der ist prima. Ist es nicht hübsch, um diese Stunde spazieren zu gehen und ein bisschen in der Welt herumzuschnuppern? Oh, vielleicht, ich weiß nicht. Aber wenn man so jung ist wie du... Und heute Nacht scheint auch noch der Mond. Hä? Tatsächlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Manchmal laufe ich die ganze Nacht herum, bis die Sonne aufgeht. Das sehe ich sehr gern. Also sowas habe ich aber lange nicht gehört. Aber hübsch siehst du aus in deinem Kleid. Der Mondschein steht dir gut. Oh, danke. Merkwürdig. Aber ich habe gar keine Angst mehr vor Ihnen. Weshalb solltest du denn Angst vor mir haben? Viele Leute haben Angst. Vor der Feuerwehr, meine ich. Aber Sie sind eigentlich ganz menschlich. So, bin ich das? Ich finde, ja. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte. Wie lange sind Sie schon bei der Feuerwehr? Seit 10 Jahren. Ich war damals 20. Mein Vater war auch schon Feuerwehrmann. Lesen Sie eigentlich die Bücher? Ich meine, schauen Sie wenigstens mal hinein, bevor Sie sie verbrennen. Lesen? Das ist doch verboten. Ach so, ja. Aber es ist ein schöner Beruf, das kannst du mir glauben. Verbrennt den ganzen Unsinn, das ist unser Wahlspruch. Montag Milton, Mittwoch Melville, Freitag Faulkner. Und dann verbrennt die Asche nochmal, klar? Früher soll alles ganz anders gewesen sein, habe ich gehört. Oh, anders? Wie denn? Ja, das sagt doch der Name. Feuerwehr. Sie löschte das Feuer, wenn zufällig mal ein Haus in Brand geraten war. Was du nicht alles weißt. Warum lachen Sie? Ich habe doch gar nichts Lustiges gesagt. Warum ich lache? Das? Ja, warum das? Weiß ich auch nicht. Immer lachen Sie und haben gleich eine Antwort parat. Sie überlegen sich nie, was ich gefragt habe. Das hat mir aber noch keiner gesagt. Du bist aber wirklich ein sonderbares Geschöpf. Hast du denn gar keinen Respekt? Respekt? Sie wissen ja, ich bin 17 und nicht ganz bei Trost. Das ist mein leidiger Hang, die Leute allzu genau zu beobachten, sagt mein Onkel. Na, und das da, der gelbe Salamander auf meinem Ärmel und die Zahl 451, bedeutet dir das gar nichts? Oh doch, Fahrenheit 451. Ja. Sehen Sie mal dort drüben die Autostraße. Jetzt ist sie fast leer, aber am Tag... Ah, du wirst ablenken. Du wechselst das Thema. Rasen Sie auch so, wenn Sie Auto fahren? Nein, ich nicht. Aber meine Frau... Manchmal denke ich, die Autofahrer wissen überhaupt nicht mehr, was das ist. Was? Gras oder Blumen. Weil sie nie langsam daran vorbeikommen. Wenn man einem Autofahrer etwas grün verwischtes zeigt, dann sagt er wahrscheinlich, ja, das ist Gras. Weiß verwischtes bedeutet Häuser. Braun verwischtes vielleicht eine Kuhherde oder... Naja, mehr sehen die Leute eben nicht, wenn sie so rasen. Mein Onkel ist einmal langsam gefahren auf der Autobahn. 60 Stundenkilometer. Dafür ist er 2 Tage lang eingesperrt worden. Ist das nicht komisch und traurig zugleich? Ach, du übertreibst. Du machst dir zu viel Gedanken. Meinen Sie? Ja, andere gehen auf die Rummelplätze oder zum Autorennen. Aber das langweilt mich. Das Fernsehen auch. Oh, meine Frau kann sich gar nicht satt dran sehen. Sie steht mit der Fernsehfamilie auf und geht mit ihr ins Bett. Und dann hört sie auch noch Rundfunk die halbe Nacht, weil sie nicht schlafen kann. Die Arme. Ich schlafe ausgezeichnet, aber... Ich habe auch eine Menge Zeit für verrückte Gedanken. Das ist wahr. Wissen Sie zum Beispiel, dass die Reklametafeln an den Autostraßen draußen auf dem Land, die heute 70 Meter lang sind, früher nur 7 Meter lang waren? Ah. Die Wagen rasten so schnell daran vorbei, dass man die Tafeln in die Länge ziehen musste, damit sie überhaupt noch wirkten. Nein, das wusste ich nicht. Wetten Sie, dass ich noch etwas weiß, was Sie nicht wissen? Auf dem Gras liegt morgens Tau, ganz in der Frühe. Große Neuigkeit. Und der Mond, wenn Sie genau hinsehen. Es hockt ein Mann auf dem Mond. Ja, sieht so aus. Vielleicht ein Astronaut, der seinen Omnibus verpasst hat. Ja. Ja, da bist du zu Hause, Clarice. Danke für die Begleitung. Oh, es war mir ein Vergnügen. Aber was ist denn los bei euch? Das ganze Haus ist ja erleuchtet. Ach, sie unterhalten sich nur ein bisschen. Mutter und Vater und Onkel. Sie sitzen zusammen und plaudern. Fußgängerei nennt mein Onkel das. Man kann doch nicht immer nur durch die Gegend rasen, sagt er. Habe ich Ihnen das schon erzählt? Was? Mein Onkel wurde noch ein zweites Mal verhaftet, wegen Fußgängerei. Ja, wirklich. Ach, wir sind eine sehr sonderbare Familie. Ja, aber worüber unterhaltet ihr euch denn so, mitten in der Nacht? Ja, worüber wohl? Gute Nacht. Gute Nacht. Sagen Sie, Mr. Montag. Ja? Sind Sie glücklich? Ob ich was bin? Glücklich. Frage. Glücklich. So ein Unsinn. Selbstverständlich bin ich glücklich. Ich glaube, das dumme Ding, vielleicht ich sei es nicht. Montag ging nachdenklich weiter. Er wusste nicht, was er von dieser nächtlichen Begegnung halten sollte. Vor seinem Hause angekommen, warf er noch einmal einen Blick zu dem hell erleuchteten Nachbarhaus hinüber, dann schloss er die Tür auf und ging hinein. Mitten im Vorraum unter der Lüftungsklappe blieb er stehen und schaute hinauf. Das Buch war ihm eingefallen, das er in der Tasche trug. Er horchte einen Augenblick. Es war still im Haus. Seine Frau war offenbar schon schlafen gegangen. Vorsichtig holte er einen Hocker herbei, stieg hinauf und ließ das Buch mit den merkwürdig exotischen Bildern, nachdem er noch einmal darin geblättert hatte, hinter der Lüftungsklappe verschwinden. Ob ich in die Bücher hineinschaue, hat sie mich gefragt. Das hätte sie wohl gesagt, wenn ich ihr das hier gezeigt hätte. Lauter Liebespaare. Ich glaube, das ist ein persisches Buch. Oder ein indisches. Ja, Clarice. Ich weiß auch was du nicht weißt. Vorsicht, Montag, verplappere dich ja nicht, wenn du sie mal wieder siehst. Erstaunliches Mädchen. Noch ein halbes Kind, schmal und blass. Aber die Augen und überhaupt ihre ganze Art. Es ist unglaublich, was ihr alles so einfällt und wie sie sich in andere Menschen hineinversetzen kann. Wie lange sind wir eigentlich nebeneinander hergegangen? 5 Minuten? 6? 7? Länger nicht. Und dabei hatte ich das Gefühl, dass sie mich vielleicht besser kannte als ich mich selbst. Ja. Die hat eine Antenne ganz besonderer Art. Sie scheint alles vorauszuahnen. Jedes Wimperzucken, jede Handbewegung. Ich glaube, wenn mir was ins Auge flöge, würde sie erst zusammenkneifen, bevor ich dazu käme. Aber was sie eigentlich von mir wollte, das weiß ich immer noch nicht. Jedenfalls hat sie auf mich gewartet, ganz bestimmt. Auch schon die Nächte vorher. Ob sie das nun zugibt oder nicht. Er öffnete die Schlafzimmertür und hatte das Gefühl, eine dunkle Gruft zu betreten. Die Jalousien waren heruntergelassen, die Fenster geschlossen. Nicht ein Lichtschimmer. Nicht ein Laut kam von draußen herein. Aber ganz still war es trotzdem nicht. Ein mückenähnliches Sirren war in der Luft. Eine ganz leise Melodie. Schon wieder hat sie diese Dinger im Ohr. Immer dasselbe. Sie kann ohne dieses Gedudel nicht mehr leben. Musik und Gerede Tag und Nacht nicht auszuhalten. Aber sie taucht darin unter und lässt sich wegschwimmen. Ich weiß nicht wohin. Man kann kaum noch ein Wort mit ihr reden. Seit Jahren geht das schon so. Und plötzlich wusste Montag, dass er nicht glücklich war. Er war mit einer lächelnden Maske herumgelaufen, die Glück vortäuschen sollte, aber Clarisse hatte sie ihm abgenommen, diese schäbige Maske, kurz und bündig, mit einer einzigen Frage. Hilflos tastete er sich durch das dunkle Zimmer auf sein Bett zu. Er wollte kein Licht machen, um seine Frau nicht aufzustören. Aber beim nächsten Schritt, er spürte es schon, bevor es geschah. Das Glasröhrchen. Jedes Mal stoß ich mit dem Fuß dagegen. Moment. Das klingt ja, als ob es leer ist. Tatsächlich. Leer. Da waren noch 30 Schlaftabletten drin, eine ganz neue Packung. Habe ich heute Morgen gegeben. Mildred. Mildred. Was hast du gemacht? Hast du die ganzen Tabletten genommen? 30 Stück? Um Gottes Willen, was ist denn mit dir? Mildred, warum hast du das gemacht? Warum? Hört mich nicht. Aber sie atmet doch. Unfallstation, bitte. Es ist sehr dringend. Meine Frau hat 30 Schlaftabletten geschluckt. Was sagen Sie? Ich verstehe kein Wort, diese verdammten Flugzeuge. Ach so, die Adresse. Ja, natürlich. 10 Minuten später erschienen zwei Männer im braunen Overall, jeder mit einem Gerät. Das eine für die Magenentleerung, das andere für eine Bluttransfusion. Sie machten sich ohne viel Umstände an die Arbeit, pumpten etwas aus Mildred heraus und pumpten etwas in sie hinein. Scheußlich, dachte Montag, während er die Saugschlange beobachtete, die wie eine schwarze Kobra in ihren Magen hinunterkroch und langsam ans Licht beförderte, was er enthielt. Einen grünen Brei, der sich in ein durchsichtiges Gefäß ergoss. Ja, wie Schlamm aus einem Brunnenschacht. Altes Wasser, alte Zeit. Sagten Sie was? Nein, nein, ich dachte nur so. Ich meine, ob nun wohl wirklich alles aus ihr herausgeholt wird. Das ganze Gift, das sie geschluckt hat im Laufe der Jahre. Hast du das gehört? Darauf können Sie sich verlassen. Wir räumen alles aus, gründlich. So. Nun, Mangel auspumpen hat keinen Zweck. Man muss auch das Blut erneuern. Ja, bis zum letzten Tropfen, sonst schlägt das vergiftete Blut ins Gehirn. Peng, paar tausendmal wie ein Hammer. Und dann ist es aus. Das Gehirn macht einfach nicht mehr mit. So, ich bin fertig. Ja, ich auch. So, mal $50. Ja, natürlich. Bitte schön. Danke. Ja, wollen Sie mir nicht wenigstens noch ein Wort sagen? Ich meine... Worüber? Naja, ob sie durchkommt. Natürlich kommt sie durch. Wir haben auch gelacht, wenn wir mit so einem einfachen Fall nicht fertig werden. Das üble Zeug, das sie in sich hatte, ist jetzt los. Das kann ja nichts mehr anhaben. Wie gesagt, das alte raus, das neue rein. Dann ist alles wieder in Ordnung. Wer von Ihnen beiden ist eigentlich der Arzt? Keiner, wir sind beide nur Gehilfen. Dazu braucht man heute keinen Arzt mehr. Jede Nacht haben wir ein halbes Dutzend solcher Fälle, manchmal auch doppelt so viel. Es werden immer mehr. Als das vor ein paar Jahren anfing, da haben wir diese Spezialapparaturen bauen lassen für die ambulante Behandlung. Die Sorgschlange hat sie ein Elektronenauge. Ja, das ist die neueste Errungenschaft. Damit schaffen wir so eine halbe Stunde, wie Sie sehen. Ja, alles halb so schlimm. Morgen früh ist sie wieder auf den Beinen. Sie kriegt schon Farbe. Also, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, sie wird gut schlafen. Ich habe ihr ein Sedativ gegeben. Na komm, pack doch schon an. Ja. Ein Psychoregulanz. Wenn sie aufwacht, na, die wird einen Hunger haben. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Rufen Sie an, wenn Sie es wieder mal brauchen. Die Männer, beide mit einer Zigarette im Mundwinkel, nahmen ihr Gerät und den Behälter mit dem flüssigen Lebensüberdruss, diesem ekelhaften Zeug, das sie aus Mildred herausgepumpt hatten, und schlenderten zur Tür hinaus, wie zwei Handwerker nach irgendeiner Reparatur. Montag sah ihnen nach, noch immer ganz verstört. Dann sank er auf einen Stuhl und betrachtete seine Frau, die ruhig schlief. Als wäre nichts geschehen. Gar nichts. Und dabei ist es gerade noch mal gut gegangen, Mildred. Hoffentlich wirst du das begreifen. Nur das Blut aus der Konserve hat dich gerettet. Deins taugt dir nichts mehr. Ja, wessen Blut mag das sein, das jetzt in ihr kreist? Kein schlechtes jedenfalls. Es hat dir wieder Farbe gegeben. Und warme Hände. Ja. Jetzt brauchst du nur noch ein anderes Gehirn. Und ein anderes Gedächtnis. Dann kannst du ein neues Leben beginnen. Vielleicht sogar ohne Schlaftabletten. Und ohne die Unfallstation. Das Alte raus, das Neue rein. Rufen Sie an, wenn Sie es wieder mal brauchen. Mein Gott, wer waren die beiden eigentlich? Montag fühlte sich ganz verlassen. Er warf einen Blick auf die Uhr. Es war kurz nach zwei. War das alles erst eine Stunde her, die Begegnung mit Clarice? Die Heimkehr, das finstere Zimmer und das Glasröhrchen, das über den Boden rollte? Er hielt es drinnen nicht mehr aus, er brauchte frische Luft, zog eine Jalousie hoch und öffnete die Tür zur Terrasse. Das Nachbarhaus war noch immer hell erleuchtet. Ein Fenster stand offen. Fröhliches Gelächter klang herüber. Am liebsten wäre er hingegangen und hätte angeklopft, um nicht so allein zu sein, aber er traute sich nur bis an den Gartenzaun. Dort blieb er stehen, im Schatten eines Baumes, und horchte. Fahr es beiseite, Clarice, du musst mich vorsehen, sonst kommt sie unter den Geräder. Das sagen wir ja auch immer, aber sie hört ja nicht auf mich. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Wir wollen, dass du Vernunft an uns. Ich glaube, es geht hier mehr um Anpassung. Wir leben in einer Zeit der Papiertaschen. Ja, mit den Menschen macht man es genauso. Man wirft sie weg, wenn man sie nicht mehr braucht. Putz mir mal Menschen die Nase ab, zerknüll ihn und wirf ihn weg. Ja, so ist das nun einmal, Clarice, in dieser besten aller Welten. Du bist dreimal so alt wie ich, Onkel, aber ich glaube, du bist auch nicht ganz bei Trost. Montag ging ins Haus zurück. Er warf sich auf sein Bett, ihm war ganz elend zumute. Es fing an zu regnen, er hörte es durch die offene Tür. Zunächst fielen nur einzelne Tropfen. Er konnte sie zählen. Eins, Clarice. Zwei, Mildred. Drei, der Onkel. Vier, die Feuersponsorin. Eins, Clarice. Zwei, Mildred. Drei, der Onkel. Vier, Feuersponsorin. Eins, Mildred, zwei, Clarice. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Clarice. Mildred, Onkel. Feuersbrunnen, Schlafsabletten, Menschen zum Weglaufen, putz die Nase ab, sagt Milber weg. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Es regnet, ein Unwetter, aber der Onkel lacht. Es dröhnt in der Luft, vier verdammten Flugzeuge, der Onkel lacht. Schlaftabletten, die Saugschlange, Kerosinschlange, die Feuersbrunnen. Das dreht sich in meinem Kopf. Onkel lacht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Als er aufwachte am nächsten Morgen, kurz nach neun, war seine Frau schon in der Küche und bereitete das Frühstück vor. Natürlich mit den Dingern im Ohr, die unaufhörlich summten. Montag blieb eine Weile in der Tür stehen und schaute ihr zu, wie sie den elektrischen Toaster bediente, bis sie ihn schließlich bemerkte und mit einem Kopfnicken begrüßte. Guten Morgen, Mildred. Na, Wieder auf dem Damm? Du, ich hab Hunger, Mordshunger. Merkwürdig, ich weiß überhaupt nicht warum. Aber ich weiß es. Gestern Nacht... Ich hab gut geschlafen, aber mir ist ganz flau. Gott, bin ich hungrig. Der Magen hängt mir, ich weiß nicht, wo ich... Ich kann mir überhaupt nicht erklären. Ich sagte doch, es war was los gestern Nacht. Nimm doch mal deine verdammten Bienen aus den Ohren. Warum denn? Ich verstehe doch alles, was du sagst. Was war denn gestern Nacht? Weißt du das nicht mehr? Was denn? Haben wir ein tolles Fest gefeiert oder was sonst? Da muss ich ja ganz schön bedudelt gewesen sein. Wer waren da? Ein paar Leute. Sehr sonderbare Leute. Das habe ich mir gedacht. Du, ich glaube, es stimmt was nicht mit meinem Magen. Aber Hunger habe ich wie ein Scheunendrescher. Hoffentlich habe ich mich nicht daneben benommen gestern Abend. Oh, ganz finas Hemd. Wir reden noch mal wieder. Ich will erst deinen Appetit nicht verderben. Solchen Appetit habe ich schon lange nicht gehabt. Und du, warum greifst du nicht zu? Nein, danke. Übrigens, du siehst auch nicht gerade knusprig aus. Aber ich muss mich beeilen. Ich glaube, es gibt heute ein interessantes Programm. Gleich nach dem Frühstück pflegte sich Mildred in ihre Welt zurückzuziehen. Ins Fernsehzimmer, wo es auf drei Wänden flimmerte und glimmerte, flatterte und schnatterte. Nur die vierte Wand war noch unbelebt, sehr zu ihrem Bedauern. Montag ließ sie dort meistens allein mit ihrer Verwandtschaft, wie er das Gewimmel von Leuten getauft hatte, mit denen sie dort ihre Tage verbrachte. Aber heute folgte er ihr ins Fernsehzimmer, nachdem er in Ruhe zu Ende gefrühstückt hatte. Unbedingt hin. Kennt man die Adresse? Oh ja, sie ist bekannt. Ich hab's. Wie ist denn deiner Verwandtschaft heute Morgen? Alle ganz munter, wie du siehst. Ganz recht, wir müssen handeln. Wir werden schon unsere Ausstörung. Die beiden da sind hinter einem her, der sie betrogen hat. Und die da? Auf der anderen Wand? Das ist ein Ehepaar, die streiten sich den ganzen Tag. Dreh mal auf damit, damit du sie besser verstehen kannst. Alles schön und gut, aber worüber streiten die sich eigentlich? Und was sind das überhaupt für Leute? Ich sag dir doch, ein Ehepaar, dass ich dauernd zank. Das ist sehr komisch. Findest du? Aber Guy, was fällt dir denn ein? Warum schaltest du ab? Weil ich es nicht mehr ertragen kann, dieses schnatternde Pack von Affen, das nichts sagt. Nichts. Nichts, aber laut, laut, laut. Hör, geh doch raus, wenn du keinen Sinn dafür hast. Sonst lässt du mich hier ja auch allein. Ich muss mit dir reden, Mildred. Aber doch nicht jetzt. Bitte, Guy, verdirb mir nicht den Spaß. Ich brauche eben diesen Kontakt mit dem Leben. Hier ist man mittendrin, ja, richtig mittendrin. Es fehlt nur noch die vierte Wand. Ist gar nicht so teuer, sie kostet nur $2,000. Ja, ein Drittel meines Jahreseinkommens. Nur $2,000? Ich finde, du könntest gelegentlich auch mal an mich und meine Bedürfnisse denken. Ja, nun hör mal auf. Wir haben die dritte Wand noch nicht mal bezahlt. Die ist erst vor 2 Monaten eingesetzt worden. Ich dachte, das wäre schon länger her. Ja? Du scheinst neuerdings überhaupt ein kurzes Gedächtnis zu haben, Mildred. Ein sehr kurzes. Wie meinst du denn das? Sag mal, weißt du wirklich nicht, was gestern Nacht passiert ist? Was denn? Du sagst schon endlich. Du hast die ganzen Tabletten geschluckt. 30 Stück. Ich? Ja. 30 Schlaftabletten soll ich geschluckt haben? Ja. Ach, Unsinn, sowas tue ich nicht. Mildred, das Röhrchen war leer, als ich nach Hause kam. Eine neue Packung. Ich habe sie doch selbst aus der Apotheke geholt. Aber das ist ganz unmöglich. Das würde ich nie tun. Ich nehme immer nur 2, höchstens 3. Naja, vielleicht hast du 3 genommen und uns vergessen und dann eben nochmal 3 genommen. Vielleicht warst du danach halb betäubt und hast dann immer mehr geschluckt, bis du eben alle 30 im Leibe hattest. Du willst mich wohl verrückt machen. Das lasse ich mir nicht einreden. Nie und nimmer sowas Albernes. Mildred. Bitte, Guy, lass mich jetzt in Ruhe. Wenn ich 30 Schlaftabletten geschluckt hätte, dann wäre ich doch gar nicht mehr am Leben. Nein, das wärst du auch nicht, wenn ich nicht sofort die Unfallstation angerufen hätte. Sie sind schlecht. Unfallstation? Ja, 2 Männer waren hier, die haben dir den Magen ausgepumpt. Und dein Blut haben sie auch ausgewechselt. Das alte raus, das neue rein. Das kann ja nicht wahr sein. Es ist wahr, Mildred, es ist wahr. Hoffentlich begreifst du das jetzt endlich. Als Montag zur gewohnten Stunde das Haus verließ, um zur Feuerwache zu fahren, hielt er unwillkürlich Ausschau nach Clarice, obgleich er eigentlich nicht erwarten konnte, ihr gerade jetzt zu begegnen, zumal es regnete. Zwar nicht sehr stark, aber immerhin. Es war kein Wetter zum Spazierengehen. Den halben Weg zur U-Bahn-Station hatte er schon hinter sich, da überholte er ein Mädchen, das mit zurückgebogenem Kopf dahinschlenderte, und sich die Regentropfen aufs Gesicht fallen ließ, den Mund halb geöffnet. Er musste lachen. Es war Clarice. Na, was hast du denn jetzt wieder ausgedacht? Eine kleine Kostprobe. Ich möchte wissen, wie der Regen schmeckt. Aha, und wie schmeckt er? Gut, sehr gut. Viel besser als das ordinäre Wasser aus der Leitung. Sag mal, Clarice, spazierst du nur in der Welt herum, um alles mal auszuprobieren? Manches sogar zweimal. Du bist wohl immer noch nicht ganz bei Trost, wie? Was hast du denn da für eine Blume in der Hand? Löwenzahn. Wissen Sie, was man damit macht? Nein. Man muss sie unter das Kinn halten. Sehen Sie so? Wozu? Wenn es abfärbt, bedeutet das, dass ich verliebt bin. Nun hat es abgefärbt? Ja, du bist ganz gelb unterm Kinn. Jetzt wollen wir es mal bei Ihnen versuchen. Bei mir wird das nicht gehen. Warum denn nicht? Bitte, bitte stehen bleiben. Und nicht ausweichen. Also gut. So. Oh, wie schade. Sie sind überhaupt nicht verliebt. Doch, bin ich. Man sieht aber gar nichts. Gar nichts. Ich bin sogar sehr verliebt. Sehr. Warum machen Sie denn so ein Gesicht? Ich mache ja gar kein Gesicht. Weißt du, das muss wohl an dem Löwenzahn liegen. Ja, du hast ihn eben aufgebraucht. Deshalb ging es bei mir nicht mehr. Ach ja, das wird sein. Aber jetzt sind Sie verstimmt, nicht wahr? Nein, nein, ist schon gut. Doch, ich sehe es genau. Es tut mir leid, ich wollte es nicht. Ich muss jetzt gehen, aber sagen Sie mir bitte vorher noch, dass Sie mir nicht mehr böse sind. Ich bin ja nicht böse. Vielleicht verstimmt, aber das ist nicht deine Schuld. Ja, wo willst du denn hin? Zu meinem Psychiater. Er soll aus mir herauskriegen, was mit mir los ist. Und ich denke mir vorher aus, was ich ihm Schönes erzählen kann. Ah ja. Was er wohl von mir hält. Er behauptet, ich sei eine richtige Zwiebel. Ja. Zwiebel. Er hat alle Hände voll zu tun, die verschiedenen Schichten abzupellen. Mir scheint, was dem Psychiater nötig. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nein, ich habe doch nur Spaß gemacht. Aber komische Einfälle hast du schon. Manchmal gehe ich auch im Regen spazieren, werde ich meinem Psychiater heute sagen. Dann werfe ich den Kopf zurück und fange die Tropfen auf mit dem Mund. Das schmeckt wie Wein, Herr Doktor. Sie sollten es auch mal versuchen. Er wird ein dummes Gesicht machen. Dann habe ich auch meinen Spaß. Du tanzt den Leuten wohl gerne auf der Nase herum, wie? Das kommt ganz darauf an, was für Leute es sind. Mhm. Mit Ihnen würde ich das nie machen. Na, ich weiß nicht. Aber an manchen Dingen, die du sagst, ist was dran. Deshalb kann man dir auch nicht böse sein. Bist du wirklich erst 17? Noch nicht ganz. Im nächsten Monat werde ich 17. Merkwürdig, meine Frau ist 30, aber du kommst mir beinahe älter vor als sie. Älter? Ja, viel älter. Ich werde nicht schlau draus. Jedenfalls bist du ein sonderbares Geschöpf. Noch keine 17 und schon so viel nachgedacht. Das trifft man nicht über Tage. Sie haben auch was Besonderes an sich, Mr. Montag. Manchmal vergesse ich sogar, dass Sie bei der Feuerwehr sind. Darf ich Sie noch mal ein bisschen ärgern? Bitte tu dir keinen Zwang. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Das habe ich dir doch schon erzählt. Mein Vater ja, war ja, ich weiß. Er war auch schon bei der Feuerwehr. Aber Sie? Sie sind doch nicht wie die anderen. Ich kenne einige, ich weiß Bescheid. Mit denen kann man doch überhaupt nicht reden. Kein vernünftiges Wort. Mr. Montag, wie halten Sie das bloß aus? Ich finde, es passt einfach nicht zu Ihnen, dass Sie bei der Feuerwehr sind. So. Meinst du? Jetzt lauf lieber los, Clarice, sonst nimmt dein Psychiater dich noch bei den Ohren. Clarice lief lachend davon. Er sah ihr nach und blieb noch eine ganze Weile im Regen stehen, wie angewurzelt. Er wusste selbst nicht, warum. Schließlich gab er sich einen Ruck und ging weiter, kippte den Kopf langsam nach hinten, öffnete den Mund und fing die Regentropfen auf, wie Clarice es getan hatte. Aber dann genierte er sich plötzlich und gab es auf. Machst dich lächerlich, Montag. Was ist mir in dich gefahren? Es war wie ein Blitz, als sie das sagte. Ein Blitz, der mich in zwei Hälften teilte. Eine kalte und eine warme. Eine harte und eine weiche. Eine bebende und eine nicht bebende. Zwei Hälften, die sich knirschend aneinander reiben. Es passt nicht zu ihnen, dass sie bei der Feuerwehr sind. Unglaublich. Das sagt sie ihm so einfach ins Gesicht. Ein 17-jähriges Mädchen. Nimm dich in Acht, Montag, wenn du dein Gleichgewicht nicht verlieren willst. Nimm dich in Acht. Auf der Feuerwache ging es zu wie immer. Die Kerosinspritzen wurden überprüft, die Tanks neu gefüllt und die Fahrzeuge blank geputzt. Dann wurde bis in die Nacht hinein Skat gespielt in der Wachstube über der Garage. Aber diesmal war Montag nicht ganz bei der Sache. Er verlor andauernd. Er musste immer wieder an Clarice denken und an Mildred und Clarice. Er schloss die Augen und sah sie beide vor sich. Er hörte ihre Stimmen. Der gehört dem Vater und ja. Der und der. Ja, alles und der. Keine Chance. Du willst mich verrückt machen? Nein, das lasse ich mir nicht annehmen. Nie und nimmer. Albernes. Wollt ihr schenken? Nein. Na gut. Mr. Montag, wie halten Sie das bloß aus? Kannst du den? Für den. Spiel das. Wenn ich 30 schlafe, bitte, dann wäre ich doch gar nicht mehr erwähnt. Ja? Nein, der muss ja. Ich finde, es passt einfach nicht zu Ihnen, dass Sie bei der Feuerwehr sind. Ist ja der Gitt. Na, Montag, willst du nicht endlich deine Karten aufnehmen? Ich? Ja, nun mach schon. Schläfst du? Oder was ist los mit dir? Nein, nichts. Gar nicht. Also mir kannst du nichts vormachen. Dir fallen ja dauernd die Augen zu. Ja, ich habe schlecht geschlafen. Meine Frau ist... ging ja nicht gut. So? Was fehlt dir denn? Sie hatte sich an Schlaftabletten übernommen. Ich musste die Unfallstation anrufen. Na ja, das soll vorkommen, wenn man nicht aufpasst. Und wie geht es ihr jetzt? Es ist alles wieder in Ordnung. Das Alte raus, das Neue rein. Naja, das kennen wir. Das ist heute kein Problem mehr. Trotzdem, du solltest besser aufpassen, Montag. Auf deine Frau und auf die Karten. Jawohl. Und... also nimm dich zusammen und vergiss unseren Wahlspruch nicht ins Feuer mit dem ganzen Unsinn. Du bist dran, Beck. Montag, Milton. Der gehört mir. Mittwoch, Melville. Freitag, Faulkner. Und was machen wir mit der Asche, Montag? Asche, die verbrennen wir nochmal. Ich finde es passt einfach nicht zu Ihnen. Nein. Was hast du? Ich nichts, Sir. Nichts? Du hast doch Nein gesagt. Ja, ich dachte nur gerade an den Mann, dessen Bibliothek wir gestern angezündet haben. Was mag aus ihm geworden sein? Die Polizei hat ihn ins Irrenhaus eingeliefert. Er hat geschrien und getobt. Ja, aber er war doch nicht wahnsinnig, oder? Jeder ist wahnsinnig, der glaubt, er könne die Regierung und uns hintergehen. Ja, ganz sicher, aber ich versuche mir vorzustellen, wie uns wohl zumute wäre, wenn... Wenn was? Ich meine, wenn die Feuerwehr unsere Bücher und unsere Häuser anzünden würde. Wir haben keine Bücher. Ja, aber wenn wir welche hätten... Hast du welche? Nein, natürlich nicht. Ich meine ja auch nur... Du entwickelst dich, Montag, wie ich sehe. Du entwickelst dich noch zum Philosophen. Das lass lieber bleiben, Montag. Früher soll alles ganz anders sein. Ja, wenn man das bedenkt, dann... Was bedenkt? Dass das alles mal ganz anders war. Anders? Was meint er denn? Das sagt doch schon der Name, Feuerwehr, Blackie. Sie löschte das Feuer, wenn irgendwo ein Brand ausgebrochen war. Was ist denn das für ein Gerede? Du hast wohl lange das Dienstreglement nicht mehr gelesen, was? Lest es ihm vor, Black and White. Dienstreglement der Feuerwehr, eingeführt 1790, um die Vereinigten Staaten vor englisch verseuchten Büchern zu schützen. Erster Feuerwehrmann, Benjamin Franklin. Alarm! Los, abwärts! Tempo, Tempo, Leute! Alle waren plötzlich verschwunden, die ganze Mannschaft und auch der Hauptmann. Die Fallöffnung in der Mitte der Wachstube hatte sie verschluckt. Montag war allein. Er sah sich verwundert um. Aber als er seinen Namen rufen hörte, sprang auch er in die Fallöffnung, ergriff die Messingstange und rutschte wie im Traum hinunter. Wo bleibst du, Montag? Hier! Verflucht, hast du dein Handy vergessen? Hier ist noch einer, danke, Messing. Schlamperei! Du bist eigentlich in dich gefahren, Montag. Ich dachte, auf dich kann man sich verlassen. Jawohl, Sir. Du hast die Ehre, die Zahl 451 auf deinem Helm zu tragen. Weißt du überhaupt noch, was das bedeutet? Jawohl, Fahrenheit 451 oder 22 Grad Celsius. Das ist die Temperatur, bei der das Papier Feuer fängt und verbrennt. Was für Papier, Montag? Das Papier, aus dem die Bücher gemacht sind. Verdammten Bücher. Ganz recht, die verdammten Bücher, aber sehr schneidig klang das nicht. Das hast du schon besser gekonnt. Na los, weiter! Sie taugen zu nichts. Sie verwirren die Menschen und machen sie aufsässig. Deshalb ist es unsere Aufgabe, alle versteckten Bücher, die es noch gibt, aufzustöbern und zu verbrennen. Und dazu brauchst du deinen Helm, wenn du dir die Haare nicht versenken willst. Disziplin, Montag. Ohne Disziplin geht es nicht bei der Feuerwehr, ist das klar? Gut. Also dann los, ab geht die Posten!